First of all, I want to say Alhamdulillah, God gave me everything. Alhamdulillah, I know you got this, you don't like this. Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. Du brütest 2 Gramm Kusch und fliegst high in die Luft. Ich mach Namas und fühle mich frei wie ein Kusch. 2 aus Dagestan, neben mir mit Schmerz in der Brust. Haben Angst nur vor Gott, du hast Angst vor Verlust. Ich grüße meine Brüder und auf ihren Kopf gibt's ein Kuss. Beide gibt es nur ein Heuchchen, den feuchten Händedruck. Wenn der Tod kommt, Bruder, dann klopft er nicht an. Deswegen bin ich ein spontaner Typ ohne Plan. Ihr umkreist mich und denkt, im Ernst, jetzt ist Schluss. Scheiß auf deinen neuner Schuss, ich zieh den silbernen Verschluss. Du bist der Bella sucht, zu harter letzter Atemzug. Lass die Kokosnuss fallen und die fliegen alle in die Luft. Lande scheiß auf das Game, also spiel ich mit uns. Nimm den Mund nicht so voll, ich boxe Hunde ohne Grund. Ihr habt Batzen, aber rappt als wärt ihr arme Schlucker. Jetzt kommt die wahre Straße, wir haben Todeshunger. Ich bin kein 31er, ich bin 94er.